Peter lag auf dem Bett und starrte an die Decke. In dem Hotelzimmer befand sich kein Telefon, mit dem er hätte um Hilfe rufen können. Seit Katara den Raum verlassen hatte, war etwa eine Stunde vergangen. Plötzlich vernahm er ein Geräusch an der Tür. Da bin ich wieder. Steh auf. Was hast du mit mir vor? Komm her ans Fenster. Sieh hinaus. Irgendwo unten in der Stadt ist es. Und du wirst uns verraten, wo. Was? Wovon sprichst du? Was sucht ihr? Du wirst schon noch reden. Das würde ich ja vielleicht, aber... Still! Ist dir überhaupt klar, mit wem du es zu tun hast? Eben nicht. Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst? Ich war zu Hause in Amerika, in Rocky Beach. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich nach China gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich in diesem Zimmer aufgewacht bin und dann bist du hier aufgetaucht.